Die Gesellschaft vom Dachboden. In dem so betitelten Roman von Ernst Kreuder von 1946 logieren sechs dichtende, philosophierende, ihren Alltag improvisierende Freunde heimlich im Dachgeschoss eines Kaufhauses, verbergen sich in einem Möbeldschungel aus abgestelltem Gerümpel. Zitat: Man wird uns ästhetischerseits, sagte Waldemar, vorwerfen, dass die Stühle nicht zum Tisch und die Gardinen nicht zur Lampe passen. Wir sind unmöglich. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob wir gar nicht wahr wären. Zitat Ende. Sie sind randständig, kultiviert, beredt, nähren sich von Macaroni, Himbeerbonbons und einigem Alkohol. Wettern gegen jeglichen Tiefsinn und hirnlose Gewohnheiten, spotten über Krematoriumslyrik und Tatsachenprosa. Die meisten Schriftsteller, heißt es dort, seien zu gebildet, um Einfälle zu haben, zu wohltemperiert, zu langweilig und haben den Ehrgeiz zu schreiben, koste es, was es wolle. Es kostet nichts und bringt noch etwas ein. Wenn ihnen nichts einfällt, muss das Privatleben dran glauben, auch wenn es langweilig ist. Liebe und Reisen, es wird schon gehen. Während die Katarakte der Verdammnis um sie herum donnern, Rohheit, Herzlosigkeit und Machtgier triumphieren, schreiben sie ihren privaten Liebesroman. Sublim, aber fade. Feinsinnig, aber matt. Zitat Ende. In Ernst Kreuders Geschichte, einer Fabel über die prekäre Situation der Off-Literatur seiner Zeit, singen die Helden zur Drehorgel im Hinterhof, laufen für Almosen auf Stelzen, tarnen sich als Angler oder Lieferanten, lesen einander vor und erzählen sich Geschichten. Frauen kommen in ihrer Gesellschaft nicht vor. Einer von ihnen, heißt es, suche zwar seine Gattin, ein anderer träumt von einem Mädchen, das er vor dem Fallbeil rettet. Ein fantastischer, anarchisch-romantischer Existenzialismus schafft sich hier, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, vorübergehend einen Rückzugsort, von dem Passanten oder Angestellte und Kunden des darunterliegenden Warenhauses keine Ahnung haben. Die trauern nicht, leiden allenfalls an Depressionen. Zitat: Als ob die Traurigkeit, die den Menschen zu jeder Stunde seines Lebens anfallen kann, etwas mit Gehaltserhöhung zu tun hätte. Des Menschen los in der Wirklichkeit ist tief traurig. Da kommt er eines Tages daher aus dem Nichts. Niemand weiß etwas Genaues, woher. Richtet sich notdürftig ein, lässt die Zimmer tapezieren und weiß, eines Tages muss er wieder ausziehen. Nicht mit dem Möbelwagen. Umziehen in eine dunkle Kiste. Zitat Ende. Auch der kellnernde Dichter in Gerhard Polls Film Herr Ober von 1992 landet vorübergehend auf dem Dachboden, haust dort mit illegalen, schwarz beschäftigten Arbeitssklaven, nachdem ihn seine Ehefrau und Mäzenin, von der seine Lyrikpublikation finanziert wurde, wegen vermuteter Untreue rausgeworfen hat. Er verwendet die unverkäufliche Auflage seiner eingeschweißten Gedichte als Stützen unter der Matratze und meditiert über Zeit und Mahlzeit. Zeit, Mahlzeit ist Mahlzeit.